Перед гостиницей. Vor dem Hotel. Затем в холле. Dann in der Halle. Входите, проходите. Treten Sie ein. Присаживайтесь, пожалуйста. Nehmen Sie bitte Platz. Чувствуйте себя как дома. Fühlen Sie sich wie zu Hause.